Mitternachtskrimi. Das Labyrinth der Geister. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Toni Hillerman. Hörspielbearbeitung Sebastian Goy. Musik Gerd Bessler. Regie Norbert Schäffer. Hör zu, alter Mann. Ich gehe jetzt und höre der Erde zu. Sie wird mir sagen, was dich krank macht. Geh. Überleg noch einmal gut, bevor ich gehe. Wenn du träumst, träumst du von deinem toten Sohn und von einem Ort, den du bemalte Höhle nennst. Ist das richtig? Das ist richtig, Listening Woman. Es gibt keine Hexer in deinem Traum. Keine Hexer. Keine Hunde, Wölfe, keine Navajo-Wölfe. Ich träume von der Höhle. Du solltest mir erzählen, wie die Sandbilder entweiht worden sind. Ich verrate keine Geheimnisse. Und ich verrate erst recht keine Geheimnisse. Vielleicht kann ich dir dann sagen, warum du krank bist. Mir kommt es vor wie Hexerei. Sandbilder werden entweiht, hast du gesagt. Wenn es bei einer Zeremonie mehr als ein Sandbild gibt, ist die Zeremonie falsch ausgeführt. Eine falsche Zeremonie verkehrt den Segen ins Gegenteil. Das ist dann Hexerei. Wenn du dich mit Navajo-Wölfen herumgetrieben hast, brauchst du eine andere Heilbehandlung. Ich spreche nicht über die Sandbilder. Ich habe dieses Versprechen meinem Vater gegeben und dem Vater meines Vaters. Wenn ich eine Geisterkrankheit habe, kommt sie vom Geist meines Urgroßvaters. Weil ich dort war, wo sein Geist sein könnte. Mehr kann ich nicht sagen. Du lässt mich den weiten Weg zu deinem Hogan kommen, damit ich herausfinde, was für eine Heilbehandlung du brauchst. Und jetzt willst du mir nicht sagen, was ich wissen muss. Es ist ein Geheimnis. Anna wird mich jetzt dahin bringen, wo ich die Stimme der Erde hören kann. Lass das Bild auf deiner Brust, wie es ist. Wenn ich zurückkomme, werden wir ja sehen, ob ich dir sagen kann, was für einen Gesang du brauchst. Warte. Weißt du, wie man einen Brief an jemanden schickt, der auf der Jesusstraße geht? Du meinst, der aus dem großen Reservat weggegangen ist? Frag den alten Mann, McGinnis. Er wird ihn für dich abschicken. McGinnis weiß nicht, wie man es macht. Er sagt, man muss den Ort draufschreiben. Na klar, die Adresse. Wo sie leben. Und auch den Namen der Straße. Solche Dinge. Wem willst du denn schreiben? Meinem Enkel. Ich möchte, dass er herkommt. Ich muss ihm etwas sagen. Ich muss ihm etwas sagen, bevor ich sterbe. Komm jetzt, Anna. Führ mich an den Ort, wo ich lauschen kann. Tuba City. Die Einheit 9, die Einheit 9. Was gibt's, Joe? Ich bin auf der Navajo Route 1, westlich von Zegi. Ich brauche eine Straßensperre am Red Lake, sofort. Red Lake, okay. In circa 20 Minuten kommt ein grauer Geländewagen angeschossen. Ausländische Marke, Mercedes. Das Schwein wollte mich eben bei der Verkehrskontrolle überfahren. Kennzeichen? Ging zu schnell. Verstehe, Joe. Ist er bewaffnet? Vermutlich. Auf dem Rücksitz saß ein riesiger Köter. Wir schnappen ihn uns, Joe. Übrigens, der Captain will Sie sprechen. Es geht um Ihre Pfadfinder in Canyon de Clay. Wann können Sie hier sein? Gut einer Stunde. Verstanden, Joe. Da ist eine kleine Sache, Joe, die erst heute reingekommen ist. Wir sollen uns diskret nach dem Wohlbefinden einer Frau namens Theodora Adams erkundigen. Sie soll sich an der Handelsstation Short Mountain herumtreiben. Short Mountain? Ich weiß, nur ihr Dad ist ein hoher Beamter in Washington. Er hat jemanden beim Bureau of Indian Affairs angerufen. Okay, sie ist also da draußen im Indianerland, ihr Daddy macht sich Sorgen und wir sollen uns nach ihr umsehen. Richtig? Aber diskret. Wenn Sie sich darum kümmern, spart mir das Arbeit. Ich denke, ab morgen bewache ich die Pfadfinder im Canyon de Clay. Vielleicht habe ich ja noch was Dringendes. Der Mordfall Zoe Atsidi. Erinnern Sie sich? Es war im letzten Frühjahr. Gibt's da irgendwas Neues? Nada, nichts. Hat das FBI da was versaut? Das tun die doch meistens. So oder so. Es ist lange genug her. Wir sollten uns jetzt selbst darum kümmern. Okay. Noch was, Lieutenant. Der Kerl, der versucht hat, Sie zu überfahren. Gut, er ist uns durch die Lappen. Und wir haben auch nicht viele Anhaltspunkte. Ein Typ mit einer Goldrandbrille und einem großen Hund. Trotzdem, es wäre nicht klug, in eigener Sache zu ermitteln. Überlassen Sie den Kerl uns. Sie haben recht, Captain. Natürlich habe ich recht und Sie werden ihn trotzdem weitersuchen. Da wäre noch was. Der verschwundene Hubschrauber. Ein Lieblingskind des FBI. Jeden Monat schicken wir den Freunden unseren Bericht. Wir haben euren Hubschrauber zwar noch nicht gefunden, aber auch noch nicht vergessen. Es gibt einen neuen Augenzeugenbericht. Ist es dafür nicht ein bisschen spät? Im Dezember haben wir uns den Arsch abgefroren bei der Suche in den Canyons. Jetzt ist es August. Es gibt drei verschiedene Zeiten. Die wirkliche Zeit, die Navajo-Zeit und die Short Mountain Navajo-Zeit. Suchen Sie sich's aus. Ein alter Doppelmord, ein verschwundener Hubschrauber oder die Bewachung jugendlicher Touristen im Canyon de Clay. Sie haben freie Wahl, Leopold. Seit Wochen kein Regen. Sonntag haben die Hopi in ihrem Reservat einen Regentanz abgehalten. Sie wollen die Natur zwingen. Unvorstellbar für einen Navajo. Wenn die Natur uns den Regen versagt, versuchen wir zu ergründen, warum. Und wenn wir wissen, warum, haben wir sie entdeckt. Schönheit der Natur und leben mit ihr in Harmonie. So wie ich wissen muss, warum ein Mann mit einer Goldrandbrille und einem Hund lieber einen Polizisten tötet, als ein Strafmandat zu riskieren wegen überhöhter Geschwindigkeit. Hat zu Ihnen sonst noch was gesagt? Hatte er Feinde? Er hat gedacht, es würde der Geist des Urgroßvaters sein. Das kommt daher, weil Hostin Zo ein Versprechen abgegeben hat. Muss aber eine Weile her sein. Es war etwas, was immer vom ältesten Sohn an den ältesten Sohn weitergegeben wird. Okay, was für ein Versprechen? Es ging um ein Geheimnis. Natürlich hat er es mir nicht gesagt. Okay. Hatte er Feinde? Bekam er Drohungen? Gab es Anzeichen? Mein Gott. Warum hörst du ihr nicht zu? So hast du keine Chance, Fini. Warum hörst du ihr nicht zu? Dass es ihm oft in der Brust wehtut. Und manchmal auch auf der Seite. Und auch die Augen haben ihm wehgetan. Das heißt, der Schmerz war eigentlich im Kopf, hinter den Augen. Es hat angefangen, weh zu tun, nachdem er herausgefunden hatte, dass jemand einige Sandbilder gefunden hatte und darauf getreten war. Direkt auf den Maiskäfer. Den Talking God, das Sheila-Monster und das Wasserungeheuer. Sind Sie sicher, dass er nichts von Feinden erwähnt hat oder von Drohungen? Nein. Okay, hat er noch irgendetwas erwähnt, bevor Sie zu dieser Klippe weggingen? Ich habe ihm gesagt, er soll sich von jemandem nach Gallup bringen und sich dort die Brust röntgen lassen, weil er ja auch eine von den Krankheiten haben könnte, die die Weißen heilen. Er meinte, er wolle seinem Enkel schreiben lassen. Der würde sich um alles kümmern. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus. Hat er darüber gesprochen, dass ihm jemand irgendetwas stehlen? Das FBI und seine Logik. Okay. Nochmal von vorn. Anna Atzity bringt ihre blinde Tante, Mrs. Margaret Cigarette, genannt Listening Woman, zu Hustin Zoe. Sie soll herausfinden, woran der alte Navajo erkrankt ist. Nach den üblichen Befragungen verlässt Mrs. Cigarette den Hogan, um draußen bei den Felsen in Trance zu kommen. Währenddessen erschlägt jemand Zoe und Anna Atzity mit einem harten Gegenstand. Gestohlen wird nichts. Also scheidet Raubmord aus. Was hat Zoe seinem Vater versprochen? Und dann die Sandbilder. Merkwürdig. Bei einer Heilungszeremonie gibt es doch nur ein einziges Sandbild. So habe ich es doch noch gelernt. Der Sänger malt auf dem Boden des Hogans ein geheiligtes Bild aus verschiedenfarbigem Sand. Er legt den Kranken darauf, führt die Rituale aus, singt die Lieder und anschließend verwischt er das Bild. Mischt den Sand durcheinander, trägt ihn aus dem Hogan und streut ihn in den Wind. Ich glaube nicht, dass es ein Navajo getan hat. Wieso sind Sie sich da sicher, McGinnis? Das glaubst du doch auch nicht, mein Junge. Jedenfalls nicht, wenn du so gescheit bist, wie man sagt. Ihr Navajos stehlt jederzeit, wenn ihr meint, dass man es euch nicht nachweisen kann. Aber ich habe noch nie gehört, dass ein Navajo einen anderen ermordet hätte. Das ist ein Verbrechen der Weißen, das die Navajo nicht übernommen haben. Der Tod ist für euch das äußerste Übel. Für euch gibt es kein Leben nach dem Tod. Alles, was natürlich war in einem Menschen, also gut, hört mit seinem Tod auf zu leben. Alles, was unnatürlich war, also böse, wandert als Geist durch die Dunkelheit, stört die Natur und ruft Krankheiten hervor. Es sei denn, jemand hat geglaubt, er sei ein Navajo-Wolf. Wenn man ihn für einen Hexer gehalten hat, ist er dafür getötet worden. Haben Sie jemals gehört, dass jemand das dachte? Das ist ja das Problem. Niemand konnte etwas Schlechtes über den Alten zusagen. Was wissen Sie über seine Familie? Er hatte einen Jungen, der Alte Zoo. Der Junge war nicht gut. Er hat ein Mädchen geheiratet vom Salt Cedar Clan, glaube ich. Er ist zu ihren Leuten gezogen und hat in der Gegend von Formington gesoffen und herumgehurt, bis ihn der Clan rausgeschmissen hat. Ist er jemals zurück? Nein. Er ist vor Jahren gestorben. Ich glaube in Gallup. Wissen Sie was von seinem Enkel? Du weißt doch selbst am besten, wie es bei den Navajos ist. Der Mann zieht zu den Verwandten seiner Frau und wenn es Kinder gibt, werden sie in den Clan der Mutter geboren. Wenn du was über Zoos Enkel wissen willst, musst du zu den Leuten von Salt Cedar Clan fahren. Kurz vor seinem Tod kam er zu mir und wollte einen Brief an seinen Enkel geschrieben haben. Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts von einem Enkel weiß und er hat gemeint, das sind nun schon zwei Dinge, die ich von ihm nicht weiß. Und als ich ihn frag, was das andere ist, sagt er, du weißt nicht, mit welcher Hand ich mir den Hintern abwische. Was hat er denn schreiben lassen? Ich habe den Brief gar nicht geschrieben. Mrs. Cigarette hat ausgesagt, Zoe hatte Angst, eine Geisterkrankheit seines Großvaters zu haben. Standing Medicine. Angeblich hat er den ganzen Weg der Segnungen gekannt. Alle 7 Tage davon. Dazu den Weg des Berges und viele andere Gesänge. Ich habe nie gehört, dass sein Geist irgendwo aufgetaucht ist oder dass er die Menschen plagt. Haben Sie in den letzten 1-2 Tagen etwas von einem Fremden gehört? Ein Fremder? Ja. Mit einer Goldrandbrille und einem großen Hund. Wir haben eine fremde Person hier in Short Mountain. Ist heute Morgen angekommen. Eine Frau. Aus Washington. Theodora Adams. Dann weißt du über sie Bescheid. Sie sucht jemanden, der sie zu Hostin Zoos Hogan bringt. Zuerst der Kerl mit dem Hund und jetzt Theodora Adams. Aus unterschiedlichen Richtungen bewegen sich zur gleichen Zeit 2 Weiße auf Zoos Hogan zu. Queren einen halben Kontinent und treffen sich am Arsch der Welt. Warum? Ich habe dort was zu erledigen. Mit Hostin Zoo? Hostin Zoo ist tot. Sie wissen das. Sie sind Polizist. Was wissen Sie über seinen Tod? Ich weiß, dass ihn jemand getötet hat. Im vergangenen Frühjahr. Und wir wissen nicht, wer es getan hat. Ergo interessieren wir uns für jeden, der dort etwas zu erledigen hat. Meine Sache hat nichts mit dem Verbrechen zu tun. Es ist eine rein persönliche Angelegenheit. Sie werden mir schon etwas mehr sagen müssen. Ach ja? Muss ich das? Ich denke schon. Ich kann Sie gerne zur Fortsetzung unseres Gesprächs in unser Büro nach Tuba City verladen. Okay. Ich habe einen Freund. Einen Navajo. Er hat Probleme, sich zu finden. Verstehen Sie? Nein. Er hat sich entschlossen, nach Hause zu fahren. Und ich habe beschlossen, ihm nachzureisen und ihm zu helfen. Wie heißt dieser Navajo? Benjamin Zoo. Hostin Zoos Enkel. Und was tut er? Er ist Priester. Ein Pater vom Orden der Franziskaner. Sie wollen einem Priester helfen? Um es kurz zu machen, wir wollen heiraten. Ich bin ihm nachgefahren, um bei ihm zu sein. Wird er das Priesteramt aufgeben? Katholische Priester können nicht heiraten. Was führt ihn hierher? Er bekam einen Brief von seinem Großvater. Und dann wurde sein Großvater getötet. Also kommt er her und kümmert sich drum. Wenn sich die Menschen von der Harmonie abwenden und dem Chaos zuwenden, werden sie Wölfe. Navajo-Wölfe. Sie können durch die Luft fliegen. Der Mörder muss zu Fuß gekommen sein. Er muss die Bilder auf der Brust des alten Mannes gesehen haben. Das muss ihm gesagt haben, dass sich zu einem Ritus unterzieht. Also musste ein Lauscher in der Nähe sein. Das heißt aber auch, Zoe und Anna haben beobachtet, wie der Tod auf sie zukommt. Benny, ich habe versucht, dir fern zu bleiben. Ich hab's nicht geschafft. Das sehe ich. Hattest du eine angenehme Reise? Natürlich nicht. Aber jetzt ist ja alles gut. Der Polizist hat dich hergebracht. Du hättest nicht kommen dürfen. Ich musste einfach. Das weißt du doch. Pater Zoe, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Über Ihren Großvater. Ich weiß nicht viel über ihn. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Meines Wissens bekamen Sie einen Brief von ihm. Was hat er geschrieben? Lieber Enkelsohn, über die Geisterkrankheit, es ist niemand hier, der mit den Sängern redet und alles tut, was getan werden muss, damit ich in Schönheit von dieser Welt gehen kann. Ich möchte, dass du kommst und den richtigen Sänger besorgst und dich um den Gesang kümmerst. Wenn du nicht kommst, werde ich sehr bald tot sein. Komm, es gibt wertvolle Dinge, die ich dir übergeben muss, bevor ich sterbe. Wer zum Teufel hat diesen Brief geschrieben? Ein Doktor hat mir gesagt, ich soll aufhören mit dem Zeug, weil es schlecht ist für mein Trommelfell. Aber das, was ich trinke, macht mir mehr Spaß als das, was ich höre. Die Sache ist wirklich mysteriös, mein Junge. Austin Zoe hat diesen Brief gar nicht schreiben lassen. Das ist es ja. Außerdem ist er viel zu kurz. Das, was er mir gesagt hat, als er das letzte Mal hier war, wäre ein langer Brief geworden, so an die anderthalb Seiten. Und meine Schrift ist klein. Was hat er denn gesagt? Ich bin als verschwiegen bekannt und als Indianerhändler. Sagen wir es mal so. Ich bin Händler und du bist Indianer. Also, lass uns handeln. Um was denn? Ich sage dir, was ich weiß, und du sagst mir, was du weißt. Das ist fair. Nur weiß ich noch nichts. Dann sagst du es mir eben, wenn du es weißt. Allerdings muss ich dir vertrauen. Gibt's da Probleme? Keine. Gut. Weißt du etwas über einen gewissen Jimmy? Nein. Da hat er gesessen, der alte Zoo. Ich soll seinem Enkel schreiben, dass sich dieser Jimmy aufführt wie ein verdammter Weißer. Und dass Jimmy vielleicht ein Hexer geworden ist. Und das sollte ich zweimal schreiben, den Satz, dass er nicht sterben kann, bevor er seinem Enkel etwas gesagt hat. Er sieht ganz so aus, als ob das jemand beschleunigt hat. Ich möchte wissen, wer. das Mädchen da. Mal sehen, ob ich richtig geraten habe. Sie ist hinter dem Priester her. Er läuft davon, sie rennt ihm hinterher. Und jetzt hat sie ihn erwischt. Hm? Stimmt. Es gibt Frauen, die wollen immer genau das, was sie nicht haben können. Sie können nicht zugucken, wie ein Mann sein Versprechen hält. Einige machen sich ja an verheiratete Männer ran. Aber für eine Tigerin wie diese Adams muss es natürlich ein Priester sein. Weißt du, mein Junge, wie das bei einem katholischen Priester ist? Bevor sie die letzten Weihen bekommen, haben sie noch etwas Zeit, über ihre Gelübde nachzudenken. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, treten sie vor den Altar, legen sich auf den Boden mit dem Gesicht nach unten und machen ihr Gelöbnis in Anwesenheit des Bischofs. Aus der Sicht der katholischen Kirche ist es ein Verbrechen, wenn man danach noch seine Meinung ändert. Dass sie einem dafür nicht die Eier abschneiden, ist noch alles. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung für eine Frau. McGinnis, gibt es etwas, was Sie mir verschweigen? Nein. Das Geheimnis des alten Mannes. Was könnte es sein? Ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Ein Teil ist wahr, der andere wahrscheinlich typischer Navajo-Quatsch. Ich höre sie mir gerne an. Wie du weißt, hatte sich 1863 der Gouverneur von New Mexico entschlossen, die Navajos zu vernichten. Standing Medicine tat sich mit Häuptling Narbona zusammen und kämpfte gegen die Armee von Kit Carson. Nach dem strengen Winter 1864 ergaben sich die wenigen, die übrig blieben. Sie wurden zu den anderen gefangenen Navajos nach Bosque Redondo gebracht. Ein Jahr später starb Standing Medicine. Er kannte den ganzen Weg der Segnungen auswendig. Den Weg des Windes und den Weg des Berges. Er soll auch eine Zeremonie gekannt haben, von der heute niemand etwas weiß. Den Weg der Sonne. Es soll sich um eine Zeremonie handeln, die Changing Woman und Talking God den Menschen beigebracht haben zur Feier, wenn die vierte Welt zu Ende geht. Ihr habt in eurem Clan vielleicht eine andere Geschichte. Aber wir hier um den Short Mountain glauben, dass die vierte Welt nicht so endet wie die dritte. Nicht mit dem Wasserungeheuer, das eine Flut hereinbrechen lässt. Diesmal kommt das Ende, weil Vater Sonne erkaltet. Und das Volk soll sich irgendwo in den Chuska-Bergen in einer Höhle verstecken. Dann, wenn es an der Zeit ist, zelebrieren sie den Sonnenweg, rufen damit das Licht und die Wärme zurück und beginnen die fünfte Welt. Davon habe ich nie gehört. Na, vielleicht ist ja auch alles bloß Quatsch. Als Standing Medicine befürchten musste, von Kit Carson gefangen genommen und getötet zu werden, suchte er einen Platz, um zu retten, was er über die Rituale weiß. Er sagte es nur seinem ältesten Sohn. Als sein ältester Sohn vom langen Marsch zurückkam, heiratete er eine Frau aus dem Matt-Clan. Und sein ältester Sohn war ein Mann namens Mastash Tsosi. Der heiratete zurück in den Salt-Cedar-Clan. Und dessen ältester Sohn war Hostin Tso. Also ist das vielleicht das Geheimnis? Und ein Teil dieses Geheimnisses wäre dann der Ort, wo Standing Medicine den Weg der Sonne versteckt hat. Selbst wenn wir wissen, was es ist und wo es ist, hilft uns das nicht weiter. Wir finden wahrscheinlich nicht viel mehr als einen alten Medizinbeutel, ein paar Masken und Amulette. Jedenfalls nichts, wofür man einen Mord begeht. Auch nicht, wenn man damit das Ende der Welt aufhalten könnte. Nichts geschieht ohne Ursache. Alles steht miteinander in Verbindung. Die Stimmung eines Menschen, der Flug eines Kornkäfers, die Musik des Windes. Es muss einen Grund geben für Hostin Zoos Tod. Listening Woman wollte den Weg des Berges singen lassen. Sie wollte damit Zoos Seele heilen. Zoos Wunde, Seele. Offenbar hat der alte Mann die Entweihung eines Rituals miterleben müssen. Ja, ihr Büro hat sie angemeldet. Allerdings hieß es, sie wollten nur mit mir sprechen. Warum, Mr. Liebhorn? Der Spezialist beim FBI für diesen Fall ist ein gewisser George Whittover. Aha. Ja. Meines Wissens haben Sie sich von Washington freistellen lassen, um an dem Raubüberfall in Santa Fe weiterarbeiten zu können. Sie können gern den Bericht einsehen, den wir dem Bundesanwalt überreicht haben. Wenn das FBI es so handhabt wie wir, ist dieser Bericht ziemlich kurz, die Akte aber sehr dick. Wenn ich Ihnen die Akte zur Einsicht übergebe, verstoße ich gegen die Vorschrift. Das weiß ich. Und wenn ich den Hubschrauber von dem Raubüberfall finde, muss ich das nach unserer Vorschrift meinem Captain melden. Der meldet es seinem Chef. Sein Chef informiert dann das FBI in Washington und Washington schickt dann ein Telex zum Special Agent Whittover nach Albuquerque. Was wollen Sie, Liebhorn? Es wäre doch einfacher und schneller, wenn ich einen Telefonhörer abnehme und Sie direkt anrufe. Privat. Aber damit verstoße ich gegen die Vorschrift. Nicht, wenn es diesen Anruf nie gegeben hat. Genauso wenig, wie hier eine gewisse Zeit eine Akte liegen geblieben ist. Hier. Meine Privatnummer steht hinten. Wissen Sie einigermaßen Bescheid über die Buffalo Society? Ich weiß nur, was ich in der Newsweek lese. Da gibt's zunächst einen gewissen Henry Killoney. Sie nennen ihn Kiowa, weil er zur Hälfte Kiowa-Indianer ist. Im Zweiten Weltkrieg Lieutenant bei der 45. Division. Dann tötet er auf dem Heimweg jemanden in Le Havre und verlor sein Offizierspatent. Während des Vietnamkriegs war er der Anführer einer indianischen Gruppe von Kriegsdienstverweigerern. Und so weiter. Außerdem war er als Prediger tätig, gründete eine eigene Sekte. Gegenstand der Anbetung war der Sonnengott, oder was die Indianer so anbeten. Ich meine, was die Kiowa anbeten. In Wounded Knee predigte Killoney dann Gewalt. Als die Bewegung amerikanischer Indianer den Aufstand beenden wollte, trennte er sich von ihr. Und dann begannen wir von der Buffalo Society zu hören. Bombenanschläge, Attentate, Flugblätter über angebliche Ausschreitungen der Weißen gegen die Indianer. Das bringt uns nun zu der Sache in Santa Fe. Äußerst raffiniert und professionell durchgezogen. Sie knacken einen Geldtransporter der Wells Fargo, laden die Beute in einen Hubschrauber und verschwinden spurlos mit $500,000. Der Transporter ist doch gepanzert. Sowas öffnet man doch nicht wie eine Sardinenbüchse. Das war Tal. Ein Irrer, der sich für unsterblich hält. Jedenfalls glauben unsere Psychiater, dass er das glaubt. Er stoppt den Wagen, klebt Plastiksprengstoff an die Tür und zack, der Wagen ist auf. Wir haben ihn mit einem Lungenschuss geschnappt. Zuerst dachten wir, sie lassen ihn im Stich. Keiner hat Kaution gestellt, bis vor 3 Wochen. Da taucht sein Anwalt auf, blättert uns 5 Schecks auf den Tisch und Tal ist frei. Monatelang lassen sie ihn hängen und jetzt holen sie ihn raus? Tja, merkwürdig. Vielleicht brauchen Sie ihn jetzt. Tja, habe ich auch schon gedacht. Kann einen direkt nervös machen. Also, viel Spaß mit der Akte. John Tal, mit 19 zu 2 bis 7 Jahren Haft wegen versuchter Tötung. Bewaffneter Raubüberfall. Verhör John O'Malley. O'Malley, fragen Sie sich doch mal, warum die anderen nicht kommen und Sie rausholen. An Geld für die Kaution dürfte es ja nicht mangeln. Tal, ich mache mir keine Sorgen. O'Malley, dieser Hosky, Sie sagen, das ist Ihr Freund. Wissen Sie, wo der jetzt ist? Er sitzt auf Hawaii und verjubelt Ihren Anteil. Tal, lecken Sie mich am Arsch, O'Malley. Genau, das sagen sich jetzt Hosky und dieser Coloni. Tal kann uns am Arsch lecken. Tal, er lässt mich nicht im Stich. Nie. Tal, brutale Visage. Aber du bist nicht mein Mann. Coloni, ein Kiowa. Vater Sonne hatte eine Kiowa-Jungfrau in den Himmel gelockt und geschwängert. Die Jungfrau gebar einen Knaben, legte ihn auf den Boden und lief davon. Doch Vater Sonne hatte einen Ring um sie gelegt und tötete sie. Der Knabe nahm den Ring, schlug sich damit und teilte sich in Zwillinge. Der eine Zwilling ging ins Wasser und wurde nie wieder gesehen. Der andere verwandelte sich in 10 Medizinbündel. Hat er vielleicht die Medizinbündel gefunden? Coloni predigt die Wiederkehr der Büffel. Wenn der weiße Mann vernichtet ist, kommen Millionen Büffel aus der Erde und ernähren die Kinder der Sonne. Frank Hosky alias Colton Hosky alias Frank Morris alias Finn Black. An was erinnert mich sein Bild? Rechte Hand von Coloni bei der Besetzung von Wounded Knee, Vietnam-Einsatz, Sprengfachmann, Funker bei der Infanterie. Keine homosexuellen Tendenzen, aber auch keine Beziehung zu Frauen. Hausmeister bei Safety Systems in Washington. Völkermord gegen das Volk des Büffels. Die Sonne hat Buffalo Society als Rächer bestimmt. Wenn 7 Verbrechen gerecht sind, ist der weiße Mann geschlagen. Das Massaker von Wounded Knee. Die Schlacht um Sand Creek. Verstümmelung der Männer des Akoma-Stammes. Die Morde in der Olds Prairie. 11 Kiowa-Kinder und 3 Erwachsene ermordet durch die US-Kavallerie und die Texas Rangers, während die Väter auf Büffeljagd waren. Ich übersehe etwas. Irgendetwas übersehe ich. Aber was? Eine Höhle? Es muss eine Höhle sein. Wenn es einen Ort gibt, wo die Sandbilder und Medizinbündel seit Generationen versteckt sind, kann es nur eine Höhle sein. Eine tiefe, trockene Höhle. Ich muss zurück zum Canyon. Ich hab dir ja gesagt, der Hund ist sein Futter wert. Er war der Stolz von Safety Systems. Hosky. Frank Hosky. Hausmeister bei Safety Systems. Pass auf, das Schwein hat eine Waffe. Er muss da oben in einer der Felsspalten sein. Der Hund hat ihn aufgespürt. Hosky ist mein Mann. Der Mann mit der Goldrandbrille. Hey, guck mal. Eine Kanone. Er hat seine Kanone verloren. Ja, eine 38er Polizeiwaffe. Vielleicht der Typ, der im Hogan des Alten rumgeschnuppert hat. Hosky. Der mit dem Hubschrauber entkam und der versucht hat, mich mit dem Mercedes zu überfahren. Soll ich zu ihm rauf? Nein. Pass auf mit dem Licht. Schläg dir den Schädel mit dem Felsbrocken ein. Hey, Bulle! Ich zähle jetzt bis 3. Wenn du nicht runterkommst, räuchern wir dich aus. Alles klar? Hier, Einheit 9. Hier, Einheit 9. Hört ihr mich? Ich brauche Hilfe. Ich schwör's. Ich töte ihn. Kühler. Gott sei Dank, es wird kühler. Frische Luft. Eigentlich müsste sie nach verbranntem Dynamit riechen. Und sie bewegt sich. Es muss noch eine zweite Öffnung geben. Inzwischen bekannt, dass die bewaffneten Indianer, die gestern Nacht 1 Uhr das Pfadfinderlager am Canyon Beach überfallen und 11 Kinder und 2 Erwachsene als An alle Einheiten. Wir unterbrechen die Durchsage für eine wichtige Mitteilung auf allen Kanälen. Achtung! Alle Polizeieinheiten erhalten den Befehl, das Gebiet des Navajo-Reservats nördlich des US-Highways 160 und östlich des Highways 89 zu räumen. Die Kidnapper wollen alle Geiseln auf der Stelle töten, wenn in diesem Gebiet Polizei gesichtet wird. Ich wiederhole, Achtung! Also hat Husky hier irgendwo sein Lager. 11 Kinder und 2 Erwachsene. Wieso 2? Und Benjamin Zoe und Theodora Adams macht 4. Es macht keinen Sinn. Egal. Ich muss den anderen Eingang finden. Ein See. Ein unterirdischer See in einer Höhle. Komisch, gar nicht basisch. Also hat das Wasser eine Verbindung nach außen. Also brauche ich bloß dem Weg des Wassers zu folgen. Benjamin Zoe, erkennen Sie mich? Sie sind der Navajo-Polizist. Ja, Leaphorn, sprechen Sie leise. Können Sie meine Fesseln lösen? Meine Hände sind schon ganz taub. Ich nehme an, Sie haben meinen Bruder kennengelernt. Husky, ja. Er sieht Ihnen sehr ähnlich. Er ist ein Jahr älter. Wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Er ist bei der Buffalo Society. Meine Rückkehr hat seine Pläne gestört. Er hat uns gefangen genommen und uns zusammen mit einer Gruppe von Pfadfindern in diese Höhle gebracht. Wir sollen hier bleiben, bis irgendeine Operation vorbei ist. Wo sind die anderen? In einer anderen Höhle. Weiter hinten. Sie haben uns in einen riesigen Käfig gesperrt. Vor 2 Stunden haben sie mich rausgeholt und hierher gebracht. Ich verstehe das alles nicht. 11 Kinder, 2 erwachsene Betreuer und Theodora Adams. Benjamin Zoe, du hättest die Symmetrie der Rache gestört. Nicht aufhören, reiben Sie weiter die Hände. Es dauert eine Weile, bis der Kreislauf wieder in Gang kommt. Mein Vater ist bei einer Schlägerei in Gallup gestorben. Mein Bruder war 14, als das passierte. Er war dabei, als der Polizist meinen Vater erschlug. Kommen Sie, wir gehen jetzt zu dieser Höhle. Wir müssen dort sein, bevor Sie zurückkommen. Wenn Sie zu zweit kommen, unternehmen wir nichts. Wenn nur einer kommt, gehen Sie auf ihn zu und stellen ihn zur Rede, mit möglichst viel Lärm, damit er mich nicht kommen hört. Ich überwältige ihn dann von hinten. Es ist nicht weit. Volk hinterlassen hat. Über 30 Sandbilder. gekommen sein, dass die Höhle benutzt wird. Von der Buffalo Society. Und die Buffalo Society muss dahinter gekommen sein. Das Zoo ist weiß. Also musste er sterben. Da vorne. Nur eine Wache. Gehen Sie, Benjamin. Ich kümmere mich noch um das Funkgerät. Eine Zeitbombe. Mit einer Sequenzschaltung. Erst wird der Sender eingeschaltet. Dann der Kassettenrekorder. Der zündet am Ende seiner Nachricht die Bombe und jagt sich selbst in die Luft. Und die Geißeln. Perfekt, Hosky. Wie alles bisher. Aber ich brauche deine Botschaft noch und deswegen klemmen wir lieber das Ding hier ab. Runter mit der Waffe! Hey, wie sind Sie denn? Runter mit der Waffe! Stehen bleiben, bleiben Sie doch stehen! Gleich, mein Junge. Runter mit dem Gewehr! Mein Gott, Sie sind genauso verrückt wie Tal! Gleich bin ich hinter dir. Und genauso unsterblich. Scheiße, zu spät. Das werden wir ja gleich... Was ist passiert? Ein Kampf. Der Kerl hat Benjamin angegriffen. Wo ist Jackis Gewehr? Ich weiß es nicht. Wo ist sein Gewehr? Wir haben es nicht. Ich knall euch ab. Ich knall euch alle. Hey, Tal. Lassen Sie uns reden. Ja, okay. Reden Sie. Er kommt nicht zurück. Das ist Ihnen doch klar. Er kassiert und verschwindet. Blödsinn. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie werfen das Gewehr weg und ergeben sich. Sie kommen zu den anderen Geiseln und werden mit ihnen freigelassen. Wenn nicht, nehmen Hosky und ich sie gleich in die Zange. Tal, ich kann sie hier festnageln und sie mich. Ein mexikanisches Patt. Bloß können wir es uns nicht leisten, weil ihr Boss eine Bombe gelegt hat, die früher oder später hochgeht. Lecken Sie mich am Arsch! Ich kann Ihnen ein Tonband vorspielen. Es war in der Nebenhöhle an eines eurer Funkgeräte angeschlossen. Hören Sie gut zu! Haben doch Polizei gesehen im Territorium. Damit habt ihr ein Versprechen gebrochen. Stimmt! Die Buffalo Society bricht niemals ein Versprechen. Genau! Also werden die Geiseln jetzt sterben. Und wir, die tapferen Krieger der Buffalo Society, werden mit ihnen sterben. Ihr werdet unsere Leichen in unserer geheiligten Höhle finden. 37 Grad, 11 Minuten und 17 Sekunden nördlicher Breite und 10 Grad, 29 Minuten und 3 Sekunden westlicher Länge. Der weiße Mann soll zu dieser Höhle kommen und die Leichen 3 seiner Erwachsenen und 11 seiner Kinder bergen. Sie sind gestorben, um den Tod von 3 Erwachsenen und 11 Kindern bei den Morden auf der Owls Prairie zu sühnen. In ihrer Nähe werden 3 Leichen der 3 Krieger der Buffalo Society sein. Passen Sie auf! Jackie Noni vom Stamm der Potawatomis, John Tull von den Seminoles und ich selbst, den die weißen Husky nennen oder Jimmy Zoo, ein Krieger der großen Nation der Navajos. Möge unser Andenken lebendig bleiben zum Ruhm der Buffalo Society. Okay, hä? Ein Name fehlt auf der Liste. Benjamin Zoo, der Bruder Ihres Freundes. Denken Sie mal gut darüber nach. Leck mich am Arsch! Das, was das Dynamit von Benjamin übrig lässt, wird als Leiche Hoskys identifiziert. Kapieren Sie es immer noch nicht? Benutzen Sie doch einmal in Ihrem Leben Ihr Gehirn. Sie waren der Trottel in Santa Fe. Wollen Sie auch hier der Trottel sein? Ich wette, Hosky hat die Zeitzünder selbst gestellt. Ich wette, er hat Ihnen gesagt, die Bombe bei Ihnen da drüben geht um 6 hoch. Sie sollen die 4 Uhr Nachrichten durchfunken und dann abhauen. Aber der Timer ist 2 Stunden vorgestellt. Er ist da drüben, Jimmy. Ja, und? Was hat er dabei? Nur Jackies Gewehr. Wir kreisen ihn ein. Er hat den Zünder vorgestellt. Nein! Jimmy ist mein Freund. Und ich kann's beweisen. Was tust du denn da, du Idiot? Weg. Ich muss weg. Brauch du doch nur, diesen kleinen Zeiger auf hier zu stellen, dann weiß nein, ich... Nein, nein, tu's nicht, nein! Das Labyrinth der Geister. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tony Hillerman. Aus dem Amerikanischen von Friedrich Hofschuster. Hörspielbearbeitung Sebastian Goy. Es sprachen Joe Liebhorn, Burkhard Klausner. Hostin Zu, Fritz Lichtenhahn. Listening Woman, Christa Berndl. McGinnis, Werner Eichhorn. Captain Lago, Rudolf Kowalski. George Witowa, Jörg Holm. Jim Feeney, Lutz Herkenrath. Theodora Adams, Ulrike Grote. Benjamin Zu, Uli Lothmanns. Frank Hosky, Gerd Samariter. John Tull, Uli Krohm. Und Jackie Noni, Klaus Rodewald. Schnitt Brigitta Eckert und Angelika Körber. Ton Jutta Liedemit. Regieassistenz Vera Wildgruber. Musik Gerd Bessler. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1994.